Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. Haben Sie oft Ideen? Dann brauchen Sie vielleicht eine eigene Werkstatt. So können Sie zu Hause Dinge selbst herstellen. Oder Lebensmittel. Oder Dinge dekorieren. Und mit Schere und Papier arbeiten. Oder auch mit anderen Materialien. Holz. Glas, Glycerin. Und mit Werkzeugen. Nein, mit Maschinen. Sie merken schon, wir sind ganz in Selbstmach-Money. Und dabei wird aus dem Wohnzimmer schnell mal ein Labor. Sprechen wir also einmal ganz kritisch über dieses Phänomen. Selbstmach-Money. Ein Ort und zwei Funktionen. Das kann man auch zum Waschsalon 115 in Berlin-Mitte sagen. In das Waschcafé kommen Leute aus der Stadt und von weit weg, nämlich nicht nur zum Wäschewaschen. Nicht weit davon ist der Reichstag, das deutsche Parlament. Waren Sie selbst schon einmal dort? Oder wollen Sie diese bekannte Sehenswürdigkeit einmal besuchen? Lernen Sie mit uns die Wörter dazu. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio. Zum Start drei Texte über Pillen, Risiken und Humor. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. In welchem Zoo in Deutschland hat man die Tiere gefilmt? Auch Gorillas haben Humor. Nicht nur Menschen sind gern lustig und necken sich. Auch die vier heute noch lebenden Menschenaffenarten haben Humor. Das zeigt eine Untersuchung von Forschenden der Kognitionsbiologie und Primatologie aus Deutschland und den USA. Das Team hat Videos spontaner sozialer Interaktionen von Orang-Utans, Schimpansen, Bonobos und Gorillas im Leipziger Zoo und im San Diego Zoo analysiert und 18 verschiedene Aktionen des Neckens dokumentiert. Dabei waren die Affen proaktiv. Ihr Necken hatte Elemente der Überraschung und des Spielens. Oft hat ein Tier das andere mit einer Aktion provoziert. Zum Beispiel hat ein Affe den anderen immer wieder an den Haaren gezogen oder ihn gestoßen. Danach hat er auf eine Reaktion gewartet. Ihren Humor haben die Tiere gezeigt, wenn sie entspannt waren. Nach der Analyse sagen die Forschenden, dass sich die Basis für Humor beim Menschen bei den Affen vor mindestens 13 Millionen Jahren entwickelt hat. Das erste Necken bei menschlichen Babys findet schon im Alter von 8 Monaten statt, noch bevor die Kinder ihre ersten Worte sagen. In welchem Zoo in Deutschland hat man die Tiere gefilmt? Im Leipziger Zoo hat das Forschungsteam Videos von den Orang-Utans, Schimpansen, Bonobos und Gorillas gemacht. Text 2. Wo finden die ersten Tests mit dem Medikament statt? Wunsch nach Pille für den Mann. 70% der Deutschen finden eine Pille für den Mann zur Verhütung gut. Das zeigt eine Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts YouGov mit 2032 Menschen im Land. 76% der befragten Frauen und 63% der Männer sind dafür. In den USA testet man aktuell einen Wirkstoff an Männern. Wo finden die ersten Tests mit dem Medikament statt? In den USA testet man aktuell einen Wirkstoff an Männern. Text 3. Mit wem kooperiert die Institution für ihre Arbeit? Gefährliche Elektronikprodukte. Im Internet kann man immer mehr illegale oder gefährliche Elektronikprodukte kaufen. Manche davon extrem günstig. Dagegen ist die Bundesnetzagentur aktiv. Die Kontrollinstitution kümmert sich um die Anbieterinnen und Anbieter von Energie, Post, Telekommunikation und Bahninfrastruktur in Deutschland. 8.100 gefährliche Gerätetypen hat sie im letzten Jahr vom Markt genommen. Das waren mehr als 73 Millionen einzelne Produkte. Zum Beispiel spezielle Steckdosen oder Boxen zum Stromsparen mit Defekten. Von ihnen können Menschen einen Stromschlag bekommen. Manchmal gibt es auch ein Feuerrisiko. 2022 waren es noch 16 Millionen gefährliche Elektronikprodukte. Um sie zu finden, kooperiert die Bundesnetzagentur mit dem Zoll und mit Verkaufsplattformen im Internet. Mit wem kooperiert die Institution für ihre Arbeit? Die Bundesnetzagentur kooperiert mit dem Zoll und mit Verkaufsplattformen im Internet, um gefährliche Geräte zu konfiszieren und vom Markt zu nehmen. Egal ob Dekorationen oder Lebensmittel, Seifen oder Kleidung. Bei vielem haben wir die Option, industriell hergestellt oder doch lieber selbst gemacht. Für manche ist dabei nicht so wichtig, ob etwas in eigener Herstellung billiger ist oder ob es das Produkt nur schwer zu kaufen gibt. Sie machen einfach Dinge gerne selbst. Welche andere Motive kann es dafür geben? Und wann wird die Liebe zum Selbstgemachten zu einer Selbstmachmanie? Viele Menschen wollen etwas Ökologisches tun. Warum? Ein Grund ist bestimmt die Klimakrise. Welche Wörter gibt es noch im Kontext von grünen Ideen? Wiederholen Sie nach dem Signal. Die Umwelt. Ist etwas gut für die Natur und Umwelt, dann ist es ökologisch gut. Der Grund. Ein Grund ist eine Erklärung. Damit geben Sie eine Antwort auf die Frage, warum. Das Thema. Sprechen wir über Umwelt. Dieses Thema ist Inhalt von so vielen Debatten. Der Plural von Thema ist Themen. Die Umwelt schonen. Was können Sie tun, um besser zur Umwelt zu sein? Wie können Sie die Umwelt schonen? Sich ein Ziel setzen. Wer sich ein Ziel setzt, hat eine Motivation. Ich möchte etwas Spezielles erreichen. Welches Ziel haben Sie sich gesetzt? Selbst gebastelt. Manche Menschen machen gerne kleine Handarbeiten mit Schere und Papier oder anderen Materialien. Das Produkt ist dann selbst gebastelt, also in Handarbeit selbst gemacht. Umweltprobleme machen nicht nur Sorgen, sondern auch kreativ. Wie kann man die Probleme lösen? Die Nachbarn von Jojo und Luis haben ihre ganz eigene Idee. Schatz, können wir bitte ganz schnell die Straßenseite wechseln? Was? Warum? Jetzt komm einfach mit. Okay, okay. Du musst mir ja nicht gleich den Arm ausreißen. Und jetzt gehen wir ganz normal auf dieser Straßenseite entlang. Nicht auf die andere Seite sehen. Sind wir hier plötzlich in einem Spionage-Thriller gelandet? Oder läuft da drüben ein Ex-Freund von dir? Nein, nein. Meinem Ex-Freund würde ich nur zu gerne zeigen, wie gut ich es jetzt habe. Was ist denn dann der Grund? Da drüben läuft unser Nachbar Leo. Er und seine Freundin Tanja haben sich ein großes Ziel gesetzt. Sie wollen so viel wie möglich selbst herstellen. Ich glaube, damit wollen sie die Umwelt schonen. Ich bin mir nicht sicher. Aber seitdem versucht Leo jedes Mal, wenn ich ihn treffe, mir irgendwelche selbstgemachten Schlüsselanhänger oder selbstgebastelte Fensterdeko zu schenken. Schrecklich! Und wir wissen beide, du kannst wirklich schlecht Nein sagen. Ja, genau. Dann ist es ja wirklich besser, dass wir die Straßenseite gewechselt haben. Du, anderes Thema. Ich habe total Hunger. Wollen wir etwas beim Italiener bestellen? Psst, nicht, dass das unsere Nachbarn hören. Was haben Sie verstanden? Üben Sie. Sie hören ein paar falsche Aussagen zum Dialog. Korrigieren Sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Modelllösung. Aussage 1. Luis kennt die Person auf der Straße von früher. Richtig ist, Luis kennt die Person auf der Straße noch nicht. Es ist aber Jojos Nachbar Leo. Sie kennt ihn und seine Freundin Tanja. Aussage 2. Leo und Tanja machen auf der Straße oft Marketing für eine Umweltorganisation. Richtig ist, sie wollen die Umwelt schonen und basteln viel selbst. Aussage 3. Leo und Tanja verkaufen Secondhand-Produkte. Richtig ist, sie versuchen, die selbstgemachten Sachen Jojo zu schenken. Was nicht passt, wird passend gemacht. Mit diesem Satz sagen manche, ich werde versuchen, die Dinge zu ändern, bis sie funktionieren. Passen diese Wörter auch für Sie? Wiederholen Sie sie nach dem Signal. Bier braun mit Hopfen. Damit meint man Bier herstellen. Für diesen Prozess braucht man große Kochtöpfe, besser noch Maschinen. Und neben Wasser, Malz und Hefe auch noch Hopfen. Diese grüne Pflanze gibt dem Bier sein spezielles Aroma. Den Geist aufgeben. Funktioniert das Gerät nicht mehr? Oh nein, es hat den Geist aufgegeben. So sagen Sie in der Alltagssprache, es ist kaputt gegangen. Aus dem Weg räumen. Wow, so viele Sachen liegen hier. Manchmal hat das Aufräumen nur ein Ziel. Man möchte nicht immer die gleichen Dinge im Weg stehen sehen. Räumen Sie sie aus dem Weg. Dann stören Sie nicht mehr. Der Stapel. Ein Stapel ist eine Menge von Dingen, bei denen eines über dem anderen liegt. So gibt es Bücherstapel oder auch T-Shirt-Stapel. Leo und Tanja sind in Selbstmachmanie. Wird das denn keinem von beiden bald mal zu viel? Schatz, da bist du ja. Hast du den Hopfen gefunden? Hallo, ja, habe ich. Nur leider hat mein Fahrrad auf halbem Weg den Geist aufgegeben. Was? Du hast es doch heute Morgen noch extra repariert. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht war das Tutorial, das ich mir dafür angeschaut habe, Unsinn. Oder ich habe was falsch gemacht. Naja, wie sind unsere Mottos? Aus Fehlern lernt man. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Du hast recht. Um das Rad muss ich mich später auch auf jeden Fall noch kümmern. Jetzt wollten wir aber erstmal unser Bier brauen, oder? Das machen wir sofort. Wir müssen nur unsere Flaschen aus dem Weg räumen. Konntest du davon denn welche verschenken, als du gerade unterwegs warst? Ich wollte es eigentlich. Ich hatte auch schon unsere liebe Nachbarin Jojo auf dem Gehweg gesehen. Aber plötzlich haben sie und ihr Freund die Straßenseite gewechselt. Es war fast ein bisschen komisch. Ach, wahrscheinlich nur Zufall. Über unsere Dekorationen hat sie sich doch auch total gefreut, oder? Stimmt. Aber davon haben wir ja auch noch 3 Stapel im Wohnzimmer liegen. Sollen wir die nicht vielleicht doch einfach im Internet verkaufen? Ja, vielleicht. Aber vorher haben wir noch viel zu tun. Testen Sie Ihr Hörverständnis. Welche Variante ist richtig? Sie hören Sätze mit 3 Optionen. Wählen Sie nach dem Signal. Aufgabe 1. Was ist kaputt gegangen? Eine Flasche, Fensterdeko oder ein Fahrrad? Ein Fahrrad ist kaputt gegangen. Es hat den Geist aufgegeben. Aufgabe 2. Wie hat Leo sein Rad repariert? Mithilfe von Nachbarn, von einem Tutorial oder von der Expertin einer Werkstatt? Mithilfe von einem Tutorial hat Leo sein Rad repariert. Aufgabe 3. Was machen die beiden als nächstes? Sie brauen Bier, starten einen Online-Shop oder räumen das Wohnzimmer auf. Als nächstes brauen Leo und Tanja Bier. Haben Sie keinen Nerv mehr? Dann sind Ihre Nerven am Ende und Sie können den Stress und Ärger nicht mehr akzeptieren. Vielleicht sind es ja die vielen selbstgemachten Dinge zu Hause, die Sie so sehr stören. Welche Wörter passen noch zum Leben im Labor? Wiederholen Sie nach dem Signal. Der Dekoartikel. Ein Dekoartikel ist ein Ding zur Dekoration. Zum Beispiel ein Flaschengarten. Dabei hat jemand eine Gartenlandschaft als Miniatur im Inneren einer Flasche designt. Das Lastenrad. Haben Sie viel zu transportieren? Kein Problem. Mit einem Lastenrad können Sie auch Großes durch die Stadt fahren. Es hat vorne oder hinten eine Kiste und damit Platz für den Transport. Jemandem aus dem Weg gehen. Wollen Sie einer Person lieber nicht begegnen und wechseln deshalb die Straßenseite? Dann gehen Sie diesem Menschen aus dem Weg. Auch Jojo und Luis sind ihrem Nachbarn Leo vor kurzem aus dem Weg gegangen. Es wird Zeit, dass Leo die beiden konfrontiert. Wie gut, dass sie gerade vor der Tür stehen. Jojo, Luis, wie kommt's, dass ihr vorbeischaut? Kommt doch rein, obwohl, nein, das Wohnzimmer ist voll. Ach, gar kein Problem. Wir hatten auch nur eine kleine Frage. Jetzt bin ich richtig überrascht. Ich hatte eigentlich das Gefühl, du wärst mir in den letzten Wochen irgendwie aus dem Weg gegangen. Was? Nein, ich hatte einfach nur viel zu tun. Heute Abend steigt ja unsere große Studienabschlussparty bei uns zu Hause. Und bei der Firma, die sich um das Bier kümmern soll, sind gerade alle krank. Die kommen heute nicht. Wir haben kein Bier. Können wir vielleicht euer selbstgebrautes Bier haben? Ihr würdet uns retten. Naja, genug haben wir. Aber nur unter zwei Bedingungen. Und die wären? Erstens, du bringst mein Fahrrad in eine Fahrradreparaturwerkstatt. Eine echte mit Profis. Ich habe keinen Nerv mehr, ständig Ärger mit dem Rad zu haben. Okay, das ist kein Problem. Und zweitens? Ihr nehmt alle unsere Dekoartikel, Flaschengärten und Handseifen. Ob ihr sie dann im Internet verkauft oder alle selbst benutzt, ist uns egal. Aber wir haben keinen Platz mehr. Nur in den Mülleimer ist verboten. Ach ja, und schon muss ich einen neuen Plan machen. Luis! Ach, er macht nur Spaß. Wir lieben eure selbstgemachten Sachen. Es sind nur ganz schön viele. Tja, Jojo, jetzt musst du dich entscheiden. Party mit Bier oder ohne Bier? Na gut. Luis, wir holen am besten schon mal das Lastenrad. Haben Sie auch nichts verpasst? Dann beantworten Sie nun diese Fragen zum Dialog. Sprechen Sie frei. Nach dem Signal hören Sie eine Modellantwort. Frage 1. In welchen Aspekten hat Jojo gelogen? Jojo sagt Leo nicht die ganze Wahrheit. Sie hat eigentlich mit Absicht die Straßenseite gewechselt, um ihm aus dem Weg zu gehen. Und seine Schlüsselanhänger und Fensterdeko findet sie schrecklich. Sie sagt aber, wir lieben eure selbstgemachten Sachen. Frage 2. Welche Vereinbarung treffen Jojo und Luis mit den Bierbrauern? Sie bekommen selbst gebrautes Bier für ihre Party. Dafür bringen sie Leos Fahrrad in eine Fahrradreparaturwerkstatt und nehmen alle Dekoartikel, Flaschengärten und Handseifen von Leo und Tanja. Die beiden haben nämlich keinen Platz mehr zu Hause. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren spannenden Runde unserer Quizshow. Ich bin Ihre Moderatorin und freue mich, Ihnen heute unseren Kandidaten vorstellen zu können, Herrn Einstein. Willkommen! Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Sind Sie zufällig verwandt mit einem gewissen Albert Einstein? Nein, nein, keine Sorge. Dann wäre das Quiz hier ja einfach. Ich werde mir aber trotzdem Mühe geben und versuchen, meinem Nachnamen alle Ehre zu machen. Dann lassen Sie uns gleich mit der ersten Frage beginnen. Ergänzen Sie. Dieses Bier ist A. selbst gebastelt, B. selbst gebraut, C. selbst getrunken. Ich kann ein Bier trinken, das ist klar. Aber selbst getrunken ist irgendwie nicht ganz richtig. So etwas kann man vielleicht nur sagen, wenn man noch mehr zu dem Kontext weiß. A ist natürlich auch Unsinn. Die richtige Antwort ist B. Selbst gebraut. Ach, hätte ich jetzt gern ein Bier. Und ja, eines, das selbst gebraut ist. Denn das ist die richtige Antwort. Gut gemacht. Das lief ja schon mal super. Und ja, ein kühles Bier, selbst gebraut oder nicht, wäre jetzt bestimmt toll. Vielleicht können Sie ja später mit einem Getränk auf Ihren Gewinn anstoßen. Jetzt aber erstmal weiter zur zweiten Frage. Welche Kombination gibt es nicht? A. Jemandem aus dem Weg gehen, B. etwas aus dem Weg räumen oder etwas aus dem Weg stapeln? Nun ja, zwei davon gibt es, richtig? Das ist auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Denn das mache ich zum Beispiel, wenn ich eine Person nicht sprechen möchte. Und wenn es bei mir zu Hause viel Chaos gibt, dann liegt dort alles in unordentlichen Stapeln, oder? Vielleicht. Oder auch gar nicht in Stapeln. Aber so einfach können Sie mich nicht unsicher machen. Ich weiß nämlich, was B bedeutet. Man räumt Dinge aus dem Weg. Man macht also den Weg frei. Und meine Antwort ist C. Etwas aus dem Weg stapeln gibt es nicht. Richtig. Die Kombination etwas aus dem Weg stapeln gibt es nicht. Ihre Aufmerksamkeit zahlt sich aus. Hurra! Jetzt zur letzten Frage. Hier kommt Frage 3. Oh nein, das Gerät funktioniert nicht mehr. Es hat A. nicht gepasst, B. den Geist aufgegeben oder C. keinen Nerv mehr. Also wenn ich selbst aufgebe, dann vielleicht, weil ich keinen Nerv mehr habe. Aber das betrifft nur Menschen, keine Geräte. C ist es also schon mal nicht. Oh, das macht es spannend. A oder B? Haben Sie noch die Nerven für diesen Showdown? Oh ja, das habe ich. Denn die Antwort ist gar nicht so schwer. Das Gerät hat B den Geist aufgegeben. So ist es. Das Gerät hat den Geist aufgegeben, wenn es nicht mehr funktioniert. Und das bedeutet? Herzlichen Glückwunsch, Herr Einstein. Sie haben alle Fragen korrekt beantwortet. Und wer weiß, vielleicht sind Sie ja doch mit Albert Einstein verwandt. Das nicht. Aber die Erfahrung hier war grandios. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Und ich danke Ihnen, Herr Einstein, für Ihre Teilnahme und Ihr Wissen. Und vielen Dank an unser fantastisches Publikum. Das war es für heute. Auf Wiedersehen. Wer neu im Land ist und noch keine eigene Waschmaschine hat, kennt sie gut, die Waschsalons. Aber kennen Sie auch solche mit Kneipe, Café oder sogar Restaurant? Thilo Schmidt war für uns in Berlin-Mitte zu Besuch in einem Waschcafé. Torstraße, Berlin-Mitte, am Rosenthaler Platz. Die Lokalitäten hier tragen Namen wie Sankt Oberholz, Mein Haus am See oder Croissant Couture. Die Mieten sind entsprechend hoch. Und mittendrin ist ein Anachronismus, der Waschsalon 115. Die Vintage-Tapeten hier, die andernorts im Retro-Style als Imitate wiederkehren, sind in diesem Waschsalon 115 noch die Originalen aus den 50er Jahren. Ja, es ist eine Art Schmelztiegel, in dem Sinne, dass eben hier wirklich sehr viele unterschiedliche Menschen aus aller Herren Länder kommen. Wir haben hier Gäste aus Amerika, Kanada, Israel, Australien. Sagt der Besitzer Tobias Breithaupt. Das Publikum hier ist sehr gemischt. In diesen Laden kommen Hipster, Touristinnen, Normalos, ganz egal, ob sie dreckige Wäsche waschen oder Kaffee trinken oder beides. Denn der Waschsalon 115 ist nicht nur ein Waschsalon, sondern auch ein Café. Es gibt kleine Snacks, kalte Getränke und Kaffee. Richtig guten italienischen aus einer richtig guten italienischen Maschine. Gerade ist nicht viel los. Zwei Maschinen laufen. I've got a barbershop over there, Friseur. And then every week he washes the towels. I really like the person that runs the cafe. He's very funny. So he does the towels, get a coffee, okay. And I go back to the barbershop. Every week. Every week? Yeah, yeah. The coffee here, I like the guy that runs the cafe. He's very friendly, very funny. Carl, ein kleiner kräftiger Schotte, verlässt gerade den Laden mit einem Korb Handtücher. Er hat einen Friseursalon gegenüber. Für den wäscht er jede Woche Handtücher. Er mag den Kaffee und den Barista. Carl ist einer der vielen Stammkunden. Es gibt dann auch Stammkunden, auch Amerikaner, die jedes Jahr für 6 Wochen nach Berlin kommen und hier irgendwo in der Nähe wohnen und dann hier schon ihren Stammplatz haben und mein Mitarbeiter weiß genau, was die trinken und essen wollen, wenn die reinkommen. Man duzt sich, man spricht so eine Art Englisch-Deutsch-Gemisch, das gibt's alles. Die Touristinnen sind aber noch nicht da. Nach Ostern geht es los, sagt Breithaupt. Dann kommen sie. Und dann ist der Laden voll. Manchmal laufen fast alle der über 20 Maschinen und das die ganze Zeit. Jedoch ist die klassische Klientel eines Waschsalons eher weniger zu sehen, als man vielleicht erwarten würde. Der Student von heute hat eine Maschine zu Hause. Ist eher selten, dass ein Normal-Berliner, ich sag mal Mutter mit Kind, hier aufkreuzt und die Tages- oder Wochenwäsche macht. 1934 soll der erste Waschsalon in den USA eröffnet haben. Er hieß Washateria und befand sich in Texas. Andere Quellen sagen in Chicago, Illinois. Die ersten Kunden waren angeblich Cowboys, die sich für ein paar Cent den Staub der Prärie von den Jeans wuschen. Private Waschmaschinen wurden erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts populär. Die Waschsalons sind weniger geworden. Und auch den Waschsalon 115 hätte es fast nicht mehr gegeben. Und so kam es, dass der Ingenieur Tobias Breithaupt Besitzer eines Waschsalons wurde. Eigentlich komme ich aus dem Bereich Wasserabwasserreinigung und es gab diverse Kunden, unter anderem auch diesen Laden hier. Und die Inhaber wollten aus Altersgründen aufhören und ja, mir wäre es einfach schade gewesen, wenn dieser Waschsalon aufgrund fehlender Unternehmensnachfolge kaputt gegangen wäre. Breithaupt hat zuerst einmal eine große Summe investiert, Maschinen repariert und neue Technik angeschafft. Und dann kam Corona. Das war ja auch von Frau Merkel in der Regierungserklärung, da wurden Waschsalons erwähnt, fand ich ganz lustig. Die müssen offen bleiben, weil natürlich auch gerade im Seuchenfall, also Corona-Fall, das Waschen von Wäsche wichtig ist. Das sind ja alles Gewerbewaschmaschinen, keine Haushaltsmaschinen. Man könnte sogar nach RKI, also nach Robert-Koch-Institut, Vorgaben Wäsche waschen in diesen Geräten. Von daher hatten wir auf, hatten alles weiter betrieben, hatten aber kaum Kunden. Aber die Kosten liefen natürlich weiter. Schwere Zeiten. Dank staatlicher Hilfen gibt es den Waschsalon aber trotzdem noch. Auch die Energiekrise hat er bis jetzt überstanden. Es geht weiter. Mit Wäsche und Kaffee. So kann man gleich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Also ich komme auch zum Waschen, ja? Ich komme auch waschen. Aber ich komme auch zum Kaffee trinken. Fast jeden Tag. Das sind die verschiedenen Leute und der herrliche Kaffee. Die Deutschen lieben Fußball. Klar. Unsere Autorin hat noch ein ganz anderes Sportphänomen entdeckt. Turnparcours aus den 70er Jahren. Was macht die so speziell? Die Deutschen sind eine Sportnation. Das sage ich nicht nur wegen der Sportschau, die am Wochenende wieder mal stundenlang im Fernsehen lief. Eigentlich wollte ich mich ein bisschen auf der Couch ausruhen, musste aber nach mehreren völlig hysterischen Torrufen des Moderators den Fernseher ausschalten und einen Beruhigungstee trinken. Das geht in Deutschland schon seit 1961 so. Die Deutschen sind aber nicht nur als Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer sehr aktiv, sondern machen wirklich mehr Sport als ihre europäischen Nachbarnationen. Und das, obwohl sie gleichzeitig am wenigsten Obst und Gemüse essen und am meisten Alkohol trinken. Das ist nicht meine persönliche Beobachtung, sondern war das Ergebnis einer Studie des Robert-Koch-Instituts der Bundesregierung. Die populärste Sportart ist tatsächlich Fußball. In der Statistik des Deutschen Olympischen Sportbunds hat sie die meisten Mitglieder in Vereinen und Verbänden. Die zweitplatzierte Sportart hat mich zuerst überrascht. Es ist das Turnen. Aber ich habe inzwischen eine Vermutung, warum das so ist. 1970 ist in Deutschland die Trimm-Dich-Bewegung entstanden. Trimmen hat in diesem Fall nichts mit dem Zupfen von Hundehaaren oder Rasenmähen zu tun, sondern mit Leistungssteigerung durch beständiges Üben. In modernem Deutsch Training. Dafür sind in Parks und Wäldern spezielle Trimm-Dich-Pfade konstruiert worden. Zwar denkt man bei den Namen der Turngeräte wie Klimmzugstange, Rückenstrecker oder Beinheber ein bisschen an Folter. Das hat den Deutschen aber gefallen. Viele turnen auf den Trimm-Dich-Pfaden noch heute. Ein solches Sportareal gibt es auch in einem Park bei mir in der Nähe. Dort sind immer viele Leute aktiv. Die Trimm-Dich-Pfade sind eine günstige Alternative zum Fitnessstudio, denn das Outdoor-Training kostet nichts, außer eigener Initiative. Was man genau tun muss, erklärt eine Tafel an jedem Gerät. In Münster existiert noch der erste deutsche Fitnesspfad von 1962 mit dem Namen Schweißtropfenbahn. Auf einem Schild dort sieht man Trimmi, das Maskottchen der Bewegung. Die Geräte sind natürlich nicht mehr die alten, aber der Pfad selbst ist immer noch beliebt. Gepflegt werden die Trimm-Dich-Pfade meistens von Gemeinden und Sportvereinen. Im letzten Herbst hat ein Verein in Baden-Württemberg an seinem Trimm-Dich-Pfad den Aktionstag Alkoholfrei Sport genießen veranstaltet. Mit alkoholfreien Cocktails. Bedeutet das, dass die Leute dort an anderen Tagen mit Alkohol Sport machen? Ungewöhnlich, aber nach der Studie des Robert-Koch-Instituts ist das nicht auszuschließen. Im Juli 2023 ist Daria Zakharova aus Russland nach Berlin gekommen. Hören Sie, was sie über ihr erstes Jahr dort erzählt. Aus politischen Gründen sind mein Mann und ich aus St. Petersburg geflüchtet. Zuerst haben wir circa 8 Monate in einem Flüchtlingsheim in Sachsen gewohnt. Das war keine leichte Zeit. Denn alles war neu für uns. Das Land, die Sprache, die Normen, das Wetter. Aber wir haben neue Freundinnen und Freunde gefunden. Und mit dem Deutschland-Ticket haben wir fast jedes Wochenende tolle Ausflüge im ganzen Land gemacht. Nach Berlin sind wir gezogen, weil mein Mann dort einen Job bekommen hat. In den ersten Wochen hatten wir sehr viel Arbeit mit der deutschen Bürokratie. Es hat auch lange gedauert, bis wir eine Wohnung gefunden haben. Trotzdem haben wir in dieser Zeit viel in der Stadt unternommen und zum Beispiel interessante Museen besucht. Berlin hat eine Geschichte mit vielen tragischen Aspekten, aber die Stadt tut viel dafür, um die Menschen an die Realität der deutschen Verbrechen und ihre Opfer zu erinnern. Das finde ich sehr gut. Vor unserer Flucht war ich noch nie in Deutschland. Ich wollte es aber immer kennenlernen. Mit der Sprache habe ich in Sachsen begonnen. Ich mag sie gern, auch wenn die Grammatik schwer ist. Zurzeit besuche ich von Montag bis Freitagvormittag einen Sprachkurs. Danach übe ich zu Hause. Beim Lernen helfen mir deutsche Fernsehserien, zum Beispiel die Discounter. Ich mag diesen Humor. Außerdem höre ich gern deutsche Musik, wie die Lieder aus der Serie Babylon Berlin von dem Sänger Max Rabe oder der Band Annenmay Kantereit. Ich versuche auch längere Texte zu lesen, zum Beispiel den Roman Chick von Wolfgang Herrndorf. Wenn ich die Prüfung für das Sprachniveau B1 gemacht habe, will ich einen Job finden. Ich möchte aber nicht mehr als Theaterwissenschaftlerin arbeiten, sondern zum Beispiel in einem Pflegeheim. Meine Eltern und Großeltern leben in Russland. Wir haben unterschiedliche Meinungen zum Regime dort und streiten deshalb. Das ist schwer. Vielleicht gehen mein Mann und ich irgendwann zurück. Aber man weiß nicht, wann das aktuelle russische Regime endet. Aus ihrer Erfahrung hat Daria Zakharova noch einen Tipp. Einer meiner Lieblingsorte in Berlin ist der Wannsee. Das ist ein großer See mit einer schönen Farbe. Dort kann man mit dem Schiff oder Boot fahren und toll wandern. Ich empfehle außerdem einen Ausflug zur Pfaueninsel. Das ist eine Insel mit einem romantischen Schloss und echten Pfauen. Ein sehr netter Ort für ein Picknick. Ein Gebäude ist ein großes Haus und der Reichstag ist der Name für das deutsche Parlament. Welche Wörter passen zu einem Besuch in Berlins Top-Sehenswürdigkeit? Wiederholen Sie die Wörter nach dem Signal. Danach hören Sie eine Erklärung dazu. Das Bundeswappen. Der Adler ist auf vielen repräsentativen Symbolen zu sehen, auch auf dem der Bundesrepublik Deutschland. Dieser große Vogel hat gute Augen und isst kleine Tiere. Zu dem Emblem sagt man auch Bundeswappen. Die Fahnenstange. Von ihr hängt ein großes Stück Stoff, das repräsentativ für die Bundesrepublik Deutschland ist. In horizontalen Linien sind darauf die Farben Schwarz, Rot und Gold, die Farben der Deutschlandfahne. Die Glaskuppel. In der Silhouette der Stadt darf sie neben dem Fernsehturm nicht fehlen. Die große runde Glaskuppel oben auf dem Reichstag. Die Rampe. Wie eine Spirale geht der Weg innen in der Kuppel nach oben. Für das elegante Design hat man ihn gerade gemacht. Der Weg ist also keine Treppe, sondern eine Rampe. Der Plenarsaal. In diesem Teil des Reichstagsgebäudes finden Debatten statt. Und es gibt zu verschiedenen Fragen ein Votum. Das Rednerpult. Vorn im Plenarsaal gibt es einen Platz mit Mikrofon. Das Rednerpult können Sie auch im Fernsehen oder von der Glaskuppel aus sehen. Aber nur im Fernsehen oder bei einem Besuch im Plenarsaal können Sie auch hören, was dort gesprochen wird. Die Wiese. Ein großer Platz mit vielen kleinen grünen Pflanzen ist eine Wiese. Die Wiese vor dem Reichstagsgebäude ist ideal für ein Selfie mit dem bekannten Gebäude oder als Sammelplatz für Reisegruppen. Die Aussichtsplattform. Eine tolle Aussicht ist ein schöner Blick, zum Beispiel auf ein Bergpanorama. Von einer Aussichtsplattform können Sie also Landschaften sehen, zum Beispiel die Skyline einer Metropole. Die Dachterrasse. Unter Ihnen der Lärm der Stadt, hier oben auf dem Dach Gespräche und Musik. Cafés und Restaurants mit Dachterrasse haben eine spezielle Atmosphäre, besonders wenn man dabei viel von Berlin sehen kann. Das Dachgartenrestaurant. Das Restaurant der Dachterrasse oben auf dem Reichstagsgebäude in Berlin heißt Dachgartenrestaurant. Nun sind Sie an der Reihe. Welches der gelernten Wörter passt im Kontext? Ergänzen Sie die Sätze nach dem Signal. Danach hören Sie die Lösung und der Dialog geht weiter. Wow, wie viele Leute hier warten. Alle wollen ins Reichstagsgebäude. Hast du gewusst, dass es da oben ein Restaurant gibt, wo man draußen sitzen kann? Da hat man bestimmt einen tollen Blick von dieser Dachterrasse. Oh ja, das ist das Dachgartenrestaurant. Aber gibt es dort oben nicht auch einen extra Platz mit einem grandiosen Panorama von Berlin? So etwas wie eine... Aussichtsplattform? Ich glaube schon. Aber vielleicht kann man auch von dieser gigantischen runden... Kuppel auf Berlin sehen. Oh, schau mal, innen gibt es ja gar keine Treppe. Ja, das ist die Rampe. Ein tolles Design, oder? Wie im Film, aber wahr. Vor 50 Jahren wird bekannt, dass es im Zentrum der westdeutschen Regierung einen ostdeutschen Agenten gibt. Das hat Konsequenzen. Am frühen Morgen des 24. April 1974 macht Günter Guillaume den größten Fehler seiner Karriere für die Deutsche Demokratische Republik, DDR. Kriminalbeamte stürmen seine Wohnung in Bonn, damals westdeutsche Hauptstadt. Guillaume ist zu dieser Zeit persönlicher Referent von Bundeskanzler Willy Brandt. Und noch mehr. Ich bin Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR und Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Ich bitte, meine Offiziersehre zu respektieren, ruft Guillaume. Die Beamten sind überrascht. Bis zu diesem Moment haben sie nur vermutet, dass Guillaume ein Agent des DDR-Geheimdienstes ist. Aber mit den Sätzen über seine Offiziersehre haben sie den Beweis. Die Affäre Guillaume wird zum Synonym für den größten politischen Skandal der Bundesrepublik. Ein ostdeutscher Agent hat ganz oben in der Landeshierarchie seine Arbeit machen können. Wie konnte das passieren? Guillaume wächst im Stadtteil Prenzlauer Berg in Berlin auf, kämpft als erst 17 Jahre alter junger Mann im Zweiten Weltkrieg. Nach Kriegsende ist der Prenzlauer Berg Teil des sowjetischen Sektors von Berlin. Guillaume arbeitet als Fotograf, wird später Mitglied der Regierungspartei der DDR. In den 50er Jahren macht er das Stasi-Training zum Spion. Mit seiner Frau Christel, wie er eine Stasi-Mitarbeiterin, reist Guillaume 1956 in die Bundesrepublik. Das Ehepaar sagt, dass es aus der DDR geflüchtet ist. Wahr ist aber, die Stasi hat die beiden in den Westen geschickt. Dort sollen sie Informationen über die Arbeit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, SPD, sammeln, deren Chef Brandt 1964 wird. Das Paar startet in Frankfurt am Main seinen eigenen Kaffee- und Tabakladen. 1957 werden die beiden Mitglieder der SPD. Christel Guillaume bekommt eine Stelle im SPD-Parteibüro. Günter Guillaume macht eine kleine Parteikarriere. 1968 wird er Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Stadtparlament Frankfurts. Er organisiert außerdem die Kampagne für Verkehrsminister Georg Leber vor den Wahlen. Mit Erfolg. 1969 wird Willy Brandt Bundeskanzler und Guillaume wird im Kanzleramt Referent in der Abteilung Wirtschaftspolitik. Jetzt hat die DDR einen Spion im Zentrum der Regierung. Und der schafft es noch weiter nach oben. 1972 wird Guillaume Brandts persönlicher Referent. Das alles passiert trotz der westdeutschen Spionageabwehr. Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz und andere untersuchen zwar schon Ende 1969 die Historie und Daten zu Guillaumes Person. Die DDR-Fluchtgeschichte des Ehepaars könnte ein Indiz sein für die Arbeit als Agenten. Auch findet dazu ein Gespräch mit Guillaume statt. Aber die Sicherheitsdienste machen keinen guten Job. Noch im Jahr 1970 gibt der Verfassungsschutz Guillaume die Erlaubnis, mit geheimen Dokumenten zu arbeiten. Als persönlicher Referent des Kanzlers ist der Spion ab 1972 fast immer bei Brandt persönlich, bekommt auch Informationen zu Brandts Privatleben, fährt mit ihm in den Urlaub. Dabei erledigt Guillaume alle Aufgaben für den Kanzler extrem fleißig und mit großer Motivation. Das tut er nicht nur für Brandt, sondern auch für die Stasi. Der schickt er Kopien von geheimen Dokumenten, unter ihnen ein Brief von Richard Nixon, damals Präsident der USA. Im März 1973 macht der Sicherheitsdienst eine bessere Arbeit. Er entdeckt den Namen Guillaume mehrere Male im Kontext verhafteter DDR-Spione. Außerdem war die Stasi unvorsichtig. In den 50er Jahren hatte sie in verschlüsselten Funksprüchen einem G zum Geburtstag und zur Geburt des zweiten Mannes gratuliert. Die Daten passen zu Guillaume und zur Geburt seines Sohnes. Weil es aber noch nicht genug Beweise gibt, muss der informierte Kanzler für die Spionageabwehr für lange Zeit den Lockvogel spielen. Erst mit dem Geständnis bei Guillaumes Verhaftung am 24. April 1974 ist sicher, er war ein Stasi-Agent. 14 Tage später tritt Brandt als Kanzler zurück, wegen Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre Guillaume, schreibt er dem Bundespräsidenten. Man hat Angst, dass die DDR mit Guillaumes Wissen die Bundesrepublik erpressen kann. Darunter sind auch intime Informationen über Brandt. So soll Guillaume für den Kanzler auf Reisen Kontakte zu Frauen organisiert haben. Günther und Christel Guillaume werden im Dezember 1975 wegen schweren Landesverrats verurteilt. Er zu 13, sie zu 8 Jahren Haft. Bei einem Agentenaustausch 1981 kehren sie in die DDR zurück. Guillaume wird als Held gefeiert. Zu dem Spionageskandal gibt es noch ein interessantes Detail. Guillaumes Insider-Informationen waren für die Stasi gar nicht so relevant. Sie gab den meisten von ihnen die mittlere Note 3. Ein Telefongespräch am Vormittag. Zwei Freunde sprechen über Geschenke. Hör mal, was machen wir denn jetzt eigentlich mit Julia? Mit Julia? Ja, also, ich habe mir gedacht, dass wir etwas selbst machen könnten. Zum Beispiel einen Kuchen backen. Das freut sie bestimmt. Ach so, du meinst ihr Geburtstagsgeschenk? Genau. Wir wollten ja zusammen schenken. Sie liest gerne. Schenken wir ihr doch ein Buch. Oder was meinst du? Bücher bekommt sie bestimmt von vielen geschenkt. Sie geht doch auch gerne ins Theater, oder? Dann freut sie sich vielleicht über gute Theaterkarten. Meinst du nicht? Das ist eine schöne Idee. Machen wir das. So, ich muss jetzt leider mal Schluss machen, denn ich muss noch zum Einkaufen, bevor Jana heimkommt. Na dann, hab noch einen schönen Tag. Eine junge Mutter trifft sich mit ihrem guten Freund im Café. Du, was ich dir noch erzählen wollte. Ich habe am 5. April einen beruflichen Termin in Berlin. Hättest du Lust mitzukommen? Dann könnten wir über das Wochenende in Berlin bleiben. Das klingt super. Hey, weißt du was? Yvonne wohnt doch jetzt auch in Berlin. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Die könnten wir dann ja vielleicht am Samstag treffen, was meinst du? Wenn sie Zeit hat, gerne. Wusstest du schon, dass sie jetzt verheiratet ist? Nein, das sind ja tolle Neuigkeiten. Oh, schon 5. Du, ich muss jetzt leider los. Ich muss Carla vom Kindergarten abholen. Alles klar. War schön, dich zu sehen. Ja, bald mal wieder. Schönen Abend noch. Alltagsgespräche sind mehr als nur Kombinationen von Wörtern zu kompletten Fragen und Aussagen. Manche Formeln haben eine spezielle Funktion. Sie sollen in der Kommunikation ein Signal geben, zum Beispiel »Gleich muss ich weg« oder »Gleich erzähle ich etwas Interessantes«. Wiederholen Sie diese Formeln und hören Sie eine Erklärung dazu. Wusstest du schon? Hier wird es interessant. Die Startphrase »Wusstest du schon?« wird aber meistens in Kombination mit »Das« oder einem Fragewort verwendet. Zum Beispiel, wusstet ihr schon, dass wir nominiert wurden? Wusstest du schon, was es für Neuigkeiten von Mona gibt? Hey, weißt du was? Auch so machen sie die anderen neugierig auf das, was sie gleich erzählen werden. Hey, wisst ihr was? Hey, weißt du was? Hör mal. Hör zu, jetzt spreche ich. In Streits intonieren sie diese Phrase ziemlich ernst, in harmonischeren Momenten ganz lieb. Und wenn sie einen geheimen Ratschlag geben wollen, können sie sie auch etwas leiser sagen. Dann muss die andere Person wirklich gut zuhören. Oder? Zu manchen Aussagen möchte man eine Bestätigung hören. Das fragende Oder am Satzende ist also rhetorisch gemeint. Meinst du nicht? Auch diese Formel ist Rhetorik. Im Gegensatz zu einem Oder passt sie aber auch am Anfang eines rhetorischen Manövers. Zum Beispiel, meinst du nicht, dass das so in Ordnung sein müsste? Meint ihr nicht, wir sollten besser einmal fragen? Alles klar. Alles klar ist multifunktional. Sind Sie einverstanden? Macht das für Sie Sinn und haben Sie verstanden? Gibt es nichts mehr zu diskutieren? Ja? Dann passt alles klar. So, ich muss jetzt leider Schluss machen. Diese Formel ist ein Signal, vor allem am Telefon und bei Videocalls. Lasst uns dieses Gespräch beenden, ich habe keine Zeit mehr. Es passt bei Gruppen und in Dialogen zu zweit. Du, ich muss jetzt leider los. Diese Formel ist ein Synonym für so, ich muss jetzt leider gehen. Sie passt aber nur im Gespräch zu zweit. Na dann. Sicher, du musst weg. Die Reaktion, na dann, ist oft lieb gemeint. Nun sind Sie an der Reihe. Sie hören immer zwei Alternativen. Dazwischen hören Sie ein Signal. Welche passt im Kontext? Wählen Sie die richtige Antwort nach dem zweiten Signal. Danach hören Sie die Lösung. Hey, weißt du was? So, ich muss jetzt leider Schluss machen. Ich war gestern auf dem Marktplatz. Hey, weißt du was? Ich war gestern auf dem Marktplatz und habe ein neues Café entdeckt. Was meinst du? Alles klar. Sollen wir da mal gemeinsam hin? Was meinst du? Sollen wir da mal gemeinsam hin? Na dann. Hör mal, ich denke, das ist keine gute Idee. Hör mal. Ich denke, das ist keine gute Idee. Wir haben doch unser Stammcafé, in das wir immer gehen. Der Laden braucht auch treue Kunden wie uns, wirtschaftlich. Ich würde gerne einmal etwas Neues ausprobieren. Meinst du nicht? Wusstest du schon, dass wir das Café mal testen können? Meinst du nicht, dass wir das Café mal testen können? Hör mal. Alles klar, wenn du meinst. Gleich morgen Nachmittag um 3? Alles klar, wenn du meinst. Gleich morgen Nachmittag um 3? Gerne. Du, ich muss jetzt leider los. Gerne, oder? Gerne. Du, ich muss jetzt leider los. Na dann. Hör mal, bis morgen. Na dann, bis morgen. Die Astronautin Paula ist nach 4 Monaten im Universum wieder auf der Erde angekommen. Noch ein Flug, dann ist sie wieder bei ihrer Familie. Doch von dem Flugzeug fehlt plötzlich jede Spur. Es ist einsam im Universum. Dort oben auf der ISS macht Astronautin Paula eine Entdeckung, die eigentlich ein globales Publikum haben sollte. Und so fühlt es sich noch einsamer an, als Einzige zu wissen, was eigentlich der Welt gehört. Es ist ein Wissen, das Paula das Leben kosten kann. Und das ihrer Familie. Denn Paula hinterlässt ihrem Mann Sven und der kleinen Charlie ein Signal. Es soll die beiden zu ihr bringen. Oder wenigstens zur Wahrheit. Falls es für Paula schon zu spät ist. Denn auch ein Stern ist noch Lichtjahre später am Himmel zu sehen, selbst wenn er vielleicht schon lange erloschen ist. Lange genug war ihre Obsession für das Weltall so etwas wie eine Mauer zwischen Paula und ihrem Mann. Und auch Charlie fragt in Sorge, warum es Mama auf der Erde nicht gefällt. Vielleicht ist Paulas Wissen aber genau das, was diesen Planeten noch retten kann. Und Vater und Tochter müssen genauso besessen nach der Wahrheit suchen, wie Paula das immer getan hat. Ist Svens Liebe am Ende nur ein Schlüssel zur Wahrheit und Paula eigentlich schon lange tot? Oder ist das Signal vielleicht doch ein letztes Lebenszeichen? Das Signal bietet in 4 Folgen Sci-Fi-Mystery aus Deutschland, das vor den Bildschirmen bis zum Ende raten lässt. Eins, zwei, drei, vier. Wiederholen Sie deutsche Wörter im Beat. Konzentrieren Sie sich dabei nur auf die Aussprache. Sprechen Sie nach dem Signal. Schmelztiegel. Spionage. Besessen. Schweißtropfenbahn. Klimmzugstange. Rückenstrecker. Erinnern Sie sich daran, was die Wörter bedeuten? Wiederholen Sie noch einmal jedes Wort. Hier ist nur Deutsch zu hören und keine andere Sprache, wie das sonst in multikulturellen Schmelztiegeln oft so ist. Schmelztiegel. Schmelztiegel. Gibt es hier etwas Französisches im Wort? Vielleicht ist das ja ausländische Spionage. Spionage. Üben Sie diese Wörter immer wieder und immer wieder. Fast also wie besessen. Besessen. Und jetzt los. Bei diesem Training haben wir verschiedene Stationen und es macht müde wie die Schweißtropfenbahn. Schweißtropfenbahn. Station 1 des Trainings ist dieses Mal nicht für die Arme, sondern für Ihr Deutsch. Klimmzugstange. Klimmzugstange. Und auch Situation 2 hilft mehr dem Mund als dem Bauch oder Rücken. Rückenstrecker. Rückenstrecker. Prima. Sie haben jedes Wort mindestens einmal gehört und laut gesagt. Die nächste Übung funktioniert genau anders. Sie lesen das Wort und hören ein Signal. Zuerst sprechen Sie das Wort einmal selbst aus, dann hören Sie die Lösung. Spionage. Rückenstrecker. Schmelztiegel. Schweißtropfenbahn. Besessen. Klimmzugstange. Und fertig.